Kundgabe 603. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.10.1938. Ursache und Wirkung vom geistigen Erleben. Alles geistige Erleben ist Ursache und Wirkung zugleich. Der aufmerksame Mensch kann jederzeit beobachten, dass dem geistigen Erleben irgendwelches Ereignis vorangehen muss, demzufolge seine Gedankenrichtung eben den Weg nach der Höhe genommen hat. Dem Denken entsprang dann ein geistiges Versenken in Fragen, die ewige Gottheit betreffend. Solche Fragen nötigten den Menschen zum Glauben an eine Kraft, die sich sozusagen in jedem Menschen äußert. Der Glaube entzündete im Menschenherzen den Gottesfunken der Liebe. Und durch die Liebe ward wiederum der Geist belebt. Wenigen nur wird es klar, wie segensreich nun der Weg ist, den ein Erdenkind in beginnendem Erkennen wandelt. Die Brücke betreten zu haben, die in das ewige Reich hinüberreicht, ist von unnennbarem Vorteil für das Erdenkind. Denn es bleibt diesem ja das unsagbare Ringen im Jenseits erspart. Und es kann bei seinem Eintritt ins Jenseits auch bald in Lichtregionen übergehen und alles Leid auf Erden zurücklassen. Doch nun drängt sich den Menschen die Frage auf, welches Los denen beschieden ist, die sich alle Zeit willig von der Materie trennten, die von der Welt und ihren Freuden nichts forderten, aber auch genauso gleichgültig der geistigen Welt gegenüberstanden. Diese waren sowohl geistig wie auch körperlich träge und fanden in dem Zustand völliger Trägheit ihre Befriedigung. Ihr Körper war wohl wenig gefesselt von irdischem Begehren, doch auch ihr geistiges Wohl lag ihnen nicht sonderlich am Herzen, sondern sie gaben sich zufrieden mit dem dürftigsten Leben auf dieser Erde. Es müssen solche Menschen außergewöhnlich starke innere Erlebnisse haben, die sie aus dieser Lethargie des Körpers und der Seele aufrütteln, auf das dann die eigentliche Tätigkeit einsetzt und sie sich nun erst voll Eifer ihrer Aufgabe hingeben. Hat sich der Geist ihnen erst einmal offenbart, dann nimmt der Mensch auch achtsam alles Nachfolgende auf. Er beobachtet nun aufmerksam alle Geschehnisse um sich, beginnt zu denken und zieht nun aus jedem Erlebnis seinen Nutzen für die Seele. Und dann eben setzt der Zustand ein, wo das geistige Erleben sich auswirkt in emsiger Tätigkeit an sich selbst, an seiner Seele, und dann wird der Mensch in jeder Lebenslage kein einseitiges Urteil fällen, sondern er wird stets dessen eingedenk sein, dass von Gott alle Fäden ausgehen, dass also nichts von Gott gesandt ist oder zugelassen wird, was nicht der geistigen Reife dient, somit eine jede irdische Begebenheit auch gleichzeitig den Geist in Tätigkeit setzen soll, um durch diesen endlich in alle Weisheit geleitet zu werden und die Aufgabe auf Erden schon restlos erfüllen zu können. Denn was der Mensch schon auf Erden erreicht, ist ungemein förderlich für die Seele und wird beim Verlassen der irdischen Hülle äußerst wohltätig empfunden werden, so die Seele ohne jegliche Hindernisse eingehen darf in das ewige Reich, das Reich des Friedens. Amen.